Die Kamera sind die Spitze eines umfassenden, intelligenten Überwachungssystems für mehr gesellschaftliche Kontrolle. Kontrolle auch über Sie. Hola, soy Amparo y les voy a cantar La Grejema me Spinrade, exklusiv für Niemandland. Meine Ruhe hing, mein Herz ist wehr, ich finde sie niemals und nimmer mehr. Vorhin hab ich mir das Grab, die ganze Welt ist mir vergelt. Mein armer Kopf ist mir verrückt, mein armer Sinn ist mir zerstückt. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Und hier spricht der Kapitän, meine Damen und Herren. Es ist Samstag, der 5. August 2017. Es ist 10 Uhr am Morgen. Ein verdammt heißer Tag droht es wieder zu werden. Es ist jetzt schon 28 Grad. Ein neues Niemandsland beginnt hier. 2 Stunden Radio über das aktuelle Zeitgeschehen mit Hintergründen, Kultur, Kino, Büchern und jeder Menge Musik. Dies alles in deutscher Sprache für unsere Hörerschaft hier in Barcelona auf FM 91.4 Contrabanda und auch weltweit im Podcast unter www.contrabanda.org und im Livestreaming sowie im Niemandsland-Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Mein Name ist Detlef Jaskatz. Ich bin hier so praktisch für alles zuständig, besonders für die Technik, die Inhalte und die Musikauswahl. Seien Sie gegrüßt. Ha ha ha ha! Rob McConnell, Can't Stop My Leg. Ich kann meine Beine oder mein Bein einfach nicht anhalten oder ruhig stellen. Das war Swing zum Auftakt von dem Bujazzo, das ist das Bundesjazzorchester. Wunderbare Aufnahme übrigens von Harmonia Mundi. Das Bundesjazzorchester mit natürlich niemand Geringerem als Herrn Peter Herbolzheimer. Schon eine feste Größe hier im Niemandsland, der sorgt einfach immer wieder für den Schwung. Doch kommen wir zu einer anderen Musikrichtung, wechseln wir drastisch das Musikgeschehen, das Repertoire. Die Toten Hosen, wir hatten das Album Laune der Natur vor ein paar Wochen vorgestellt. Laune der Natur, die Band erinnert sich auf diesem Album. Und auf ihrer Homepage sagen sie Folgendes: Niemand hat mit dem Erfolg zum Beispiel von Ballast der Republik gerechnet. Und auch die anschließende Tournee hat alle unsere Erwartungen gesprengt. Die letzten Jahre haben uns viel Freude bereitet, aber es gab auch richtig bittere Momente. Der Tod unseres Freundes und langjährigen Managers Jochen Hülder war ein Schock. Anderthalb Jahre später mussten wir auch von Wölli Abschied nehmen, der seinen Kampf gegen den Krebs verlor. Beide Erlebnisse haben uns wieder einmal klargemacht, wie viel Glück wir einerseits als Band mit unserer Freundschaft haben und dass andererseits auch unsere Zeit nicht ewig währt. So lässt sich die ganze thematische Bandbreite der 15 neuen Lieder auf dem Album Laune der Natur erklären. Das Leben wird gefeiert, Trauer wird verarbeitet, Humor darf nicht fehlen und trotzdem will man den Blick für die aktuellen politischen Geschehnisse nicht verlieren. Neben dem Einfachalbum erscheint Laune der Natur auch in einer Doppelalbum-Spezialedition für die Toten Hosen, eine Fortsetzung ihres legendären Klassikers Learning English Lesson One, aufgenommen haben. Auf dieser Scheibe zollten die Jungs 1991 ihren Helden der ersten Welle der Punkbewegung Respekt, indem sie mit vielen der alten Recken deren Hits der frühen Jahre coverten. Lange Rede, kurzer Sinn, beginnen wir mit dem ersten Lied von dem Album Laune der Natur, Urknall. Das hatten wir noch nicht im Niemandsland, das ist jetzt eine Neuvorstellung. Der Manager ist tot, die Kohle wird verbrannt, führt uns nur nach Polen mit Pistole in der Hand. All die roten Autos, all die teuren Frauen, alles schon gesehen, neu gelebt. Champagner, Empfänger, was soll das? Wir wollen zurück auf den Bolzplatz. Die Security ist weg und damit doch der Stolz. Im Swimmingpool ertrinken, haben wir nie gewollt. Sehen uns nach zu Hause, nach unserem alten Bett. Liegen auf den Schienen, bis die Straßenbahn uns weckt. Wir kommen, wir kommen, wir kommen zurück zu dir. Zum Anfang, zum Urknall, als wäre nichts passiert. Ja, das war der Urknall, den haben wir gerade gehört. Das war ein Gewitterdröhnen in der Ferne, ein Gewittergrummeln von den Toten Hosen. Das Album hat 15 Tracks. Der erste Track, den haben wir gerade gehört, Urknall. Dann gibt es Titel wie Alles mit nach Hause, Wannsee, Unter den Wolken, Pop und Politik, Laune der Natur natürlich, der Albumname, Energie, Alles passiert, Die Schöne und das Biest, Eine Handvoll Erde, Wie viele Jahre, Hasta la Muerte, ICE nach Düsseldorf, Geisterhaus, Lass los, Kein Grund zur Traurigkeit. Bei den Toten Hosen hat man, wie bei guten alten Sachen, immer die Garantie, dass das drin ist, was auf der Packung draufsteht. Und das muss man danken. Hören wir den nächsten Track, Alles mit nach Hause von dem Album Laune der Natur von den Toten Hosen. Ab geht's. Stand in Rom vorm Vatikan, hab keine Audienz beim Papst bekommen, fand nie das Eingangstor zu der Stadt. Waren zusammen auf Ibiza, haben in den Clubs eine Woche durchgetanzt, vollgestopft mit Koks und gutem Gras. In Paris am Eiffelturm hab ich ewig geschworen und in derselben Nacht mein Herz nochmal verloren. Ich nehm das alles mit nach Hause. Ich gebe nichts mehr davon her. War am Hexenmarkt in Mexiko, in Buenos Aires. Sowieso stand im Morgengrauen in den Docks von Liverpool. Ich wurde immer schnell mitgenommen, hab Blei und Silber abbekommen. Doch glaubst du, was ich mit all den Dingen mach? Ich nehm das. Listening to Niemand's Land, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Heute gibt es kein Es lebe der Tod, kein Kapitel. Ich hatte keine Zeit, eins vorzubereiten. Dafür aber möchte ich auf eine interessante Ausstellung zum Thema der Kampf für die Zweite Republik hinweisen. Es gibt einen neuen Ausstellungskatalog über den Kampf für die Zweite Republik in Spanien. Es handelt sich hier um ein Buch, eine Sondernummer von 2017, und zwar ein Ausstellungskatalog Tragödie der Freiheit, Revolution und Krieg in Spanien 1936 bis 1939. Man kann das über Internet bestellen. Der Katalog kostet 12 Euro, Bezug per E-Mail. Ihr geht zu info@telegraph.cc oder ihr geht zu www.telegraph auf Englisch mit ph.cc. Ausstellungen, schreibt Herr Ronald Weber in der Jungen Welt. Ausstellungen sind auch in Zeiten der Digitalisierung nach wie vor ein hervorragendes Mittel der politischen Bildung. Visualisieren Sie doch nicht nur Ihren Gegenstand, sondern bringen auch Menschen an einem Ort zusammen und im besten Falle miteinander ins Gespräch. In Bezug auf den Spanischen Krieg, der im Sommer 1936 auf den Putsch der reaktionären Militärs rund um Francisco Franco folgte und der 1931 ausgerufenen Zweiten Republik schließlich den Garaus machte, gilt dies in besonderer Weise. Denn die vielfach auch als Bürgerkrieg bezeichnete Auseinandersetzung war auch ein Krieg der Worte und Bilder, die bis heute wesentlich das historische Gedächtnis bestimmen. Vom nach wie vor populären Slogan No Pasarán, Sie werden nicht durchkommen, über die Fotografien von Gerda Taro und Robert Capa bis hin zu den unzähligen Plakaten, die im Auftrag der republikanischen Regierung oder im Umfeld einzelner politischer Gruppen und Milizen entstanden. Tragödie der Freiheit, Revolution und Krieg in Spanien 1936 bis 1939, Fragmente, heißt die umfangreiche Wanderausstellung, die Angehörige der Redaktion der Zeitschrift Telegraph gemeinsam mit der anarchistischen Bibliothek der Freien, dem Kreuzberger Prometheus Antiquariat sowie weiteren Einzelpersonen im vergangenen Jahr anlässlich des 80. Jahrestages des Kriegsbeginns erarbeitet haben. Nun liegt als Sondernummer des Telegraph der Katalog vor, der sämtliche Texte der Ausstellung sowie zahlreiche Bilder und Originaldokumente präsentiert. Wer sich bisher noch wenig mit der Geschichte Spaniens in den 1930er Jahren beschäftigt hat, findet hier einen guten Einstieg. Die jeweiligen Kapitel behandeln die wichtigsten Aspekte des Krieges, die Rolle der faschistischen Staaten Italien und Deutschland, den Einsatz der internationalen Brigaden, den Versuch der Anarchisten, die soziale Revolution voranzutreiben, und sparen auch dessen problematische Seiten natürlich nicht aus. Die Konflikte zwischen dem auf eine soziale Revolution orientierten Teil der spanischen Arbeiterbewegung und den unbedingten Verteidigern der Republik. Hierher rührt auch der Titel der Ausstellung. Das Bündnis, das die spanische Linke eingegangen war und das im Februar 1936 zum Sieg der Volksfront geführt hatte, zerbrach im Laufe des Krieges an der Notwendigkeit der Einrichtung einer starken, zentralistischen republikanischen Verteidigungsarmee sowie den verschiedenen politischen Interessen von Linksradikalen und Anarchisten sowie Kommunisten. Die sogenannten Mai-Ereignisse von 1937, die oft als Bürgerkrieg im Bürgerkrieg bezeichnet werden, sind ein Beispiel dafür. Ihnen widmet die Broschüre ein ganz eigenes Kapitel. Ebenso den Versuchen der Abwehrabteilung der KPD, politisch nicht genehme Antifaschisten erst gar nicht nach Spanien gelangen zu lassen. Geschichte muss immer neu rekonstruiert und angeeignet werden, individuell und kollektiv, schreiben die Herausgeber in ihrem Vorwort. Die Broschüre zur Ausstellung Tragödie der Freiheit leistet einen wertvollen Beitrag hierzu. Tragödie der Freiheit, Ausstellungskatalog, Sondernummer vom Telegraph 2017, 12 Euro, Bezug über Internet unter www.telegraph.cc. Thank you. Ja, das war doch herrlich, meine Damen und Herren. Das war ein schöner Ausklang. Funky See, Funky Dew von Herbolzheimer. Gut, bleiben wir bei den Toten Hosen. Wir haben ja heute ein bisschen mehr Zeit. Wir nehmen das Niemandsland heute sehr locker, sehr musikalisch, sehr sommerlich. Heiß hier im Studio, ich sag's immer wieder. Hier steigen die Temperaturen auf mittlerweile über 30 Grad. Ich schwitze wie die Ratten im Plural. Ich schwitze also wie eine ganze Horde Ratten. Aber es macht Spaß. Das Radio ist halt ein, ja, ein Ort wie der Fußballplatz, wo es regnet oder wo die Sonne scheint und man spielt. Denn das Spiel ist wichtig. Das Wichtigste. Pop und Politik. Dazu haben die Toten Hosen einiges zu sagen. Ein sehr, sagen wir mal, sarkastischer Song. Hört euch einmal den Text ganz genau an. Die Toten Hosen vom Album Laune der Natur, Pop und Politik. Sie

Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Der Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreit. Es dunkelt nach Deutschland. Er schreit. Er tritt vor das Haus. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Sitzest du auch im Sündenpfuhl? Gottes Arm verlässt dich nicht. Er setzt dich auf den goldenen Stuhl. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Musik. fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, 91.4 FM. Es ist Samstag, der 5. August 2017. Es ist kurz vor 11 und es herrscht eine, ja, wie soll ich sagen, brüllende Affenhitze, so haben wir das früher genannt. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Ausdruck noch gibt. Brüllende Affenhitze klingt natürlich richtig brutal. Ein kleinen Gruß und dann wechseln wir das Thema. Ein kleiner Gruß. Hallo, liebe Freunde, hier aus dem Herzen Berlin, aus Kreuzberg, Heinrichplatz, aus der Taqueria, grüßt euch euer Charlie, alias Klaus. Und ich berichte hier vom Heinrichplatz aus Berlin mit meinem Freund Daddy. Und viele Grüße von der Uferkommune aus Tempelhof, deren Mitbegründer ich bin seit 79. Und es geht immer weiter. Und ich grüße auch Niemandsland und alle Freunde Berlins. Und lasst euch bei uns blicken. Wir kommen auch gerne zu euch. Ich liebe euch. Ciao. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Herrliche Peitschen. Thema Verbraucherschutz. Wie in jedem Jahr gab es auch jetzt einen Diktaturentest, der die besonderen Anforderungen einer Tyrannei herausstellt. Da haben wir schon direkt ein tolles Foto. Der guckt immer, als könnte er kein Wässerchen trüben. Der Emir von Katar, Scheich Al-Thani. Die Stiftung Unterdrückungskultur hat, wie in jedem Jahr, die rund 50 diktatorisch regierten Länder der Welt untersucht und in eine Rangliste gebracht. Erneut werden die erschütternden und menschenverachtenden humanitären Zustände in vielen Ländern, Pressefreiheit, Folter und so weiter, dargestellt. Mal ehrlich, für uns Deutsche sind doch ganz andere Dinge interessant. Wie war das Wetter? Ist man am Strand sicher vor Schwarzhändlern? Und werden fair gehandelte Waffen verwendet? Deshalb haben wir den Diktaturentest speziell für unsere Hörer ausgewertet und stellen hier die besten Despoten vor. Selbstverständlich haben unsere Hörer und Hörerinnen unterschiedliche Prioritäten. Den einen ist es wichtig, dass es keine staatlichen Hundefänger gibt und Frauen endlich gleiche Chancen auf Planstellen als Foltermarkt und Diktatorin bekommen. Die anderen interessiert eher, ob der Strand frei von behinderten Kindern und Engländern ist. Sachsen hingegen legen traditionell strenge Maßstäbe an den Härtegrad von Diktatorinnen und Diktatoren an und wollen wissen, ob die Hitler gut finden, wie viele Kilometer Autobahn sie gebaut und welche Bevölkerungsgruppen sie bereits ausgemerzt haben. Und die Fernsehnase Guido Maria Kretschmer interessiert als Modedesigner vor allem die Gesellschaftsfähigkeit, Monaco-Faktor des Diktators und die Garderobe seiner Familie. Aber allen Verbrauchern gemein ist, Service, Qualität und Nutzerfreundlichkeit, gibt's eine App, sind wichtig. Wir haben hier für die Niemandsland-Hörerinnen und Hörer 4 ausgewählte Diktaturen genauer betrachtet. Viele Highlights, wie die trotz sowjetischer Bauweise guten Haltbarkeitswerte der Diktatur in Syrien sowie die Position Saudi-Arabiens als Urlauberparadies für SM-Schiiten, können hier leider nicht vertieft werden. Die Türkei ist eine echte Wohlfühldiktatur. Sonne satt, tolle Strände und praktisch keine Kleidervorschriften für zahlende Gäste. Dazu kommt ein Führer mit hohem Unterhaltungswert. 9 von 10 Punkten auf der Größenwahnskala und sogar volle 10 Macho-Punkte. Kleine Abzüge gibt es wegen mangelhafter Verständlichkeit der Gebrauchsanleitung, wegen des Tempolimits auf Autobahnen und wegen des Restrisikos für Journalisten. Gute Werte bei der EU-Kompatibilität. Bekannter Ausspruch des Despoten: hinter jedem guten Diktator steht eine grausame Frau. Also, Türkei, die beste Wohlfühldiktatur. In Katar ist zunächst der hohe Glamour-Faktor zu loben. Es gibt hunderte von First Ladies, die alle von Kopf bis Fuß in feinstes Tuch gehüllt sind. Ein Plus sind auch die Bemühungen um Wintersportmöglichkeiten. 50 Grad. Mehrere Meerwasservereisungsanlagen sind im Bau. Vorsicht ist allerdings geboten beim Thema unverbindliche Vielweiberei. Anders als im liberalen Thailand werden Gäste in Katar gegenüber den Einheimischen klar diskriminiert. Denn nur männliche Gäste dürfen sich an der Vielweiberei beteiligen. Frauen sind mal wieder außen vor. Kaum Chancen auf Weltherrschaft. Allerdings gibt es Pluspunkte beim Service. Einreisevisa für Arbeitssklaven werden sehr schnell und unbürokratisch erteilt. Klar, auf der Minusseite, Katar hat kaum Chancen auf die Weltherrschaft. Keine Angaben macht der Hersteller leider zur durchschnittlichen Haftdauer und zur Dicke der Peitschenschnüre. Als besondere Fähigkeit des Diktators nennt die Stiftung, dass er eine brennende Ölquelle auspusten kann. Berühmtestes Zitat des grünen Emirs: das mit den Autobahnen war sicher ein Fehler von Hitler, aber er hat die Juden umgebracht. Als pittoreskes Schmuckstück unter den kleinen Diktaturen gilt Nordkorea. Bekanntlich zählt Lage, Lage, Lage. Im Osten und Westen mehr, soweit das Auge reicht, und im Süden das Einkaufsparadies Seoul. Legendär ist das Strandleben. Aus vergitterten Umkleidekabinen treten verängstigt kichernde Menschen in längs gestreiften Ganzkörperanzügen. Jegliches Baden wird als Fluchtversuch mit Erschießen bestraft. Das Hinsetzen und Hinlegen ist verboten, solange der führende Führer Kim Jong noch nicht da ist. In Sandaufen, dem Partnerstrand von Scharbeutz, flechten Kinder mit ihren Milchzähnen feinste Strandkörbe. Das muss man als Gast einfach erlebt haben. Sachsen legen traditionell strenge Maßstäbe an den Härtegrad von Diktaturen an. Die Testfrage, ob man sich nachts ohne Angst auf die Straße trauen könne, muss mangels Straßen entfallen. Die nordkoreanischen Henker schneiden im internationalen Vergleich gut ab. Abzüge gibt es jedoch bei der Mülltrennung. Der Landesvater, von allen nur Rittersport genannt, ist angeblich in der Lage, alle Primzahlen durch Null zu teilen und ohne Hilfsmittel aus dem Stand bis Kalifornien zu springen, wobei er seinen atomaren Quadratschädel zielgenau auszurichten vermag. Teilweise für Stirnrunzeln hat die Aufnahme Islands in den Test gesorgt. Zur Erklärung gab die Stiftung später an, dass die Durchschnittstemperatur auf der Insel im Norden fälschlicherweise als soziale Kälte gewertet worden sei. So manche Diktatur weiß eben noch gar nichts von ihrem Glück, dabei sein zu dürfen. Wir sind, wir sind, wir laufen! Es ist Samstag, der 5. August 2017. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Erst einmal Venezuela. Tausende begleiten die gewählten Abgeordneten zur ersten Sitzung der verfassungsgebenden Versammlung. In Caracas haben am Freitag tausende Menschen ihre Unterstützung für die verfassungsgebende Versammlung demonstriert, die am vergangenen Sonntag in Venezuela gewählt worden war. Die 545 Abgeordneten der Constituyente sollten im Laufe des Tages im Parlamentspalast, in dem sonst die Nationalversammlung tagt, zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenkommen. In der Umgebung herrschte schon Stunden zuvor Volksfeststimmung. Zu sehen waren im Zentrum der Hauptstadt unzählige rote T-Shirts, die bevorzugte Kleidung der Chavistas. Vor den Kameras des staatlichen Fernsehens VTV forderten Demonstranten, das Gebäude von den Konterrevolutionären zu befreien, die es besetzt hätten. Bei den Parlamentswahlen 2015 hatte die rechte Opposition eine Zweidrittelmehrheit in der Legislative errungen. Die Abgeordneten fürchten nun, von der Konstituyente an den Rand gedrängt zu werden, weil deren Entscheidungen über denen aller anderen Staatsgewalten stehen. Parlamentspräsident Julio Borges warf der Nationalgarde am Freitag vor, gewaltsam in den Plenarsaal der Nationalversammlung eingedrungen zu sein. Dagegen sagten Sprecher der Regierung, es habe Absprachen gegeben, um eine problemlose Durchführung der ersten Sitzung zu ermöglichen. Das wurde vom Protokollchef der Nationalversammlung, Victor Mendoza, bestätigt. Als Entgegenkommen wurde gewertet, dass der wegen eines Putschversuchs verurteilte Antonio Ledezma wieder in den Hausarrest überstellt wurde. Der frühere Oberbürgermeister von Caracas war am Dienstag ebenso wie der wegen Anstiftung zu Gewalt verurteilte Politiker Leopoldo López aus seinem Wohnhaus geholt und ins Gefängnis gebracht worden. Bis zuletzt hat es ein Hin und Her um die Eröffnung der Konstituyente gegeben. Zweimal wurde sie vom Präsident Nicolas Maduro verschoben und auch am Freitag hielten die Versuche an, den Staatschef zu einer Absage zu bewegen. So meldeten sich das Staatssekretariat des Vatikans mit einer offiziellen Mitteilung zu Wort und forderte die Regierung in Caracas zum Verzicht auf die Versammlung auf. Dagegen verlangte China ein Ende der ausländischen Einmischungen. Die Wahl am vergangenen Sonntag sei allgemein in stabiler Form durchgeführt worden. China vertraut darauf, dass die Regierung Venezuelas und das Volk in der Lage sein werden, ihre inneren Angelegenheiten zu regeln. Denn ein stabiles und entwickeltes Land entspricht den Interessen aller Seiten, heißt es in einem Statement des Außenministeriums in Beijing, das die venezolanische Nachrichtenagentur AVN am Donnerstag Ortszeit verbreitete. Schon am Montag hatte die russische Regierung mit Blick auf die unter anderem von den USA angedrohten Wirtschaftssanktionen an die internationalen Akteure appelliert, auf ihre destruktiven Pläne zu verzichten, die nur zu einer Verschärfung der gesellschaftlichen Spaltung führen würden. Die Konstituyente könne die Grundlage für eine friedliche Beilegung der Differenzen in Venezuela bilden, zeigte sich das Moskauer Außenministerium überzeugt. Aus Bolivien kamen Glückwünsche. Ich begrüße den Beginn der revolutionären und demokratischen Konstituyente in Venezuela, schrieb Staatschef Evo Morales am Freitag über Twitter. Die verfassungsgebende Versammlung sei ein neuer Befreiungsprozess gegen die Intervention der USA. Hören wir einmal, was im Moment in Deutschland so in den Nachrichten gekocht wird. Hören wir einmal die Tagesschau in 100 Sekunden von der ARD übernommen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Ich glaube, dass alle, die es gut mit dem Land meinen, jetzt sagen... Weil für rasche Neuwahlen, das erklärte der niedersächsische Ministerpräsident in den ARD-Tagesthemen. Die rot-grüne Landesregierung hat ihre Einstimmenmehrheit im Landtag verloren, weil die grünen Abgeordnete Tweesten ihren Übertritt zur CDU-Fraktion erklärt hatte. Bauernverband fordert Schadensersatz für Hühnerbetriebe. Generalsekretär Hämmerling sagte, der Eierskandal sei auf das Fehlverhalten eines Dienstleisters zurückzuführen. Dieser habe einem Reinigungsmittel das Insektizid Fipronil beigemischt und müsse nun die Schäden begleichen. USA erklären offiziell Austritt aus Klimaabkommen. Das Land werde laut Außenministerium aber weiter an Klimaverhandlungen teilnehmen. Falls sich dabei bessere Bedingungen für die USA ergäben, sei auch eine Rückkehr zum Abkommen denkbar. Ruandas Präsident Kagame im Amt bestätigt. Wie die Wahlkommission nach Auszählung der meisten Stimmen mitteilte, kommt Kagame auf mehr als 98%. Die beiden weitgehend unbekannten Gegenkandidaten erhielten jeweils weniger als 1%. Protest gegen die Verfassungsversammlung in Venezuela. Die Opposition erkennt das Gremium nicht an. Erneut kam es zu Ausschreitungen. Die 500 Mitglieder der Versammlung leisteten am Grab des früheren Präsidenten Chavez ihren Treueschwur. Das Wetter wechselhaft mit Regen und gewittrigen Schauern. Im Süden längere Zeit sonnig, stellenweise auch kräftige Gewitter. 17 bis 30 Grad. Also auch in Deutschland streckenweise sehr, sehr, sehr heiß. Er wird bald kommen. Der Gesichtspersonalausweis. Was das ist? Intelligente Videoüberwachung. In 5 Jahren ist nämlich, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihr Gesicht, Ihr Personalausweis. Jawohl, Kamera draufhalten und man weiß, wer Sie sind. Im öffentlichen Raum stößt man immer öfter auf Überwachungskameras, das haben Sie schon gemerkt. Deren Technik könnte bald auch zur Verhaltenskontrolle dienen. Eine forsche Vorhersage, mit der unser Kolumnist praktische Fragen der nahen Zukunft aufwirft. Zeit für eine forsche Vorhersage. In 5 Jahren ist Ihr Gesicht also Ihr Personalausweis. Deshalb werden Sie Ihr Verhalten ändern, meine Damen und Herren. Es ist nur die Frage, ob Sie es bemerken werden. Soeben wird bekannt, dass Sie demnächst am Bahnhof Südkreuz in Berlin diese Zukunft schon mal vorkosten können. Dort wird ein Projekt des Bundesinnenministers umgesetzt, das verharmlosend intelligente Videoüberwachung genannt wird. Gesichtserkennung per Überwachungskamera. Na wat denn, sagt dazu der Berliner. Er erklärt einer Umfrage zufolge zu 80%, dass er mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und in Bahnhöfen gut findet. Der hohe Wert ist anhand der nicht nur irrationalen Angst vor Gewaltverbrechen und Terror nachvollziehbar. Mehr Überwachung wird seit Jahren als Allheilmittel vermarktet. Einige spektakuläre, fürchterliche Taten wurden durch Videoüberwachung bekannt und aufgeklärt. Worauf wir zusteuern, ist aber viel umfassender als der simple Begriff Videoüberwachung verheißt. Der Versuch in Berlin beinhaltet nämlich eine Reihe neuer digitaler Technologien. Um deren Wirkung zu verstehen, braucht man Hintergrundwissen. Die Kameras können nicht nur Gesichter erkennen, sondern beispielsweise auch typische Verhaltensmuster von Taschendieben. Dahinter stehen 2 maßgebliche Entwicklungen der vergangenen Jahre. Die automatisierte inhaltliche Auswertung von Bildern und Filmen sowie die automatisierte Mustererkennung menschlicher Verhaltensweisen. Videokameras sind deshalb nicht mehr das, wonach sich das Wort immer noch anhört, nach einem Raum voller Bildschirme mit ein paar kaffeetrinkenden Sicherheitskräften darin. Die Kameras sind die Spitze eines umfassenden, intelligenten Überwachungssystems für mehr gesellschaftliche Kontrolle. Kontrolle auch über Sie. Nach den Anschlägen beim Bostoner Marathon wurde dort AI-Sight installiert. Es ist das bekannteste einer Reihe von Systemen, die alle ähnlich funktionieren wie jenes, das in Berlin eingesetzt werden soll. Die Gesichtserkennung erlaubt die Identifikation, die Verhaltensmusteranalyse erlaubt die Erkennung potenziell gefährlicher oder zweifelhafter Situationen, jedenfalls in der Theorie. Die meisten dieser Systeme sind nämlich gleichzeitig gruselig machtvoll und gruselig fehleranfällig. Zudem versprechen sie aus Marketinggründen mehr, als sie im Zweifel halten können. Aber es ist nur ein kleiner Schritt von automatisierter Verhaltensanalyse zur Verhaltenssteuerung. Früher oder später wird die digitale Gesichtserkennung ausreichend treffsicher sein, um Ihr Gesicht zu einem digitalen Nummernschild für Fußgänger zu machen. Oder einen Teil des Gesichts. Im März 2015 stellt ein Wissenschaftler der Carnegie University eine Erfindung vor, mit der die Iris einer Person aus 12 Meter Entfernung gescannt werden kann, ohne dass man es bemerkt. Die Iris des menschlichen Auges ist zur Identifikation ähnlich eindeutig wie der Fingerabdruck. Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate sammeln Iris-Scans aller Ein- und Ausreisenden. In Indien sind 99% der volljährigen Menschen in einem System namens Aadhaar registriert, das die Identifikation anhand von Fingerabdrücken und Iris-Fotos erlaubt. Schon wird die forsche Vorhersage weniger absurd. In Deutschland mögen Datenschutz und Privatsphäre bei der Befragung in Fußgängerzonen als ist mir total wichtig bezeichnet werden. Aber schon die Probleme, die sich bei der Identifikation von Flüchtlingen ohne Papiere ergeben, dürften im gegenwärtigen politischen Klima ausreichen, um die Debatte umzukehren. Es wird dann noch heißen, warum muss Gesichtserkennung zur Identifizierung kommen, sondern warum kommt das nicht? Das haben sich vermutlich auch die EE-Innenminister gedacht, als sie Ende 2017 in Malta darüber berieten, der EU-weiten Gesichtserkennung den Weg zu ebnen. Wohlverhalten durch Kontrolle. Die Frage, warum genau das Gesicht als Nummernschild schlimm sein soll, ist leider nicht so einfach zu beantworten, wie die Kämpfer gegen anlasslose Überwachung, zum Beispiel ich, es gern hätten. Denn man muss, um die Tragweite zu begreifen, das Konzept der Kontrollgesellschaft verstehen, formuliert durch den französischen Philosophen Gilles Deleuze. Etwas vereinfacht bedeutet es, dass gesellschaftliches Wohlverhalten durch ständige Überwachung und Kontrolle erreicht wird. Der wesentliche Mechanismus ist dabei, dass man zu diesem Wohlverhalten nicht offen gezwungen wird, sondern sich selbst zwingt, weil man Angst vor den Folgen hat oder umgekehrt für Wohlverhalten belohnt werden möchte. Wer jetzt ruft, aber ich habe doch nichts zu verbergen, begeht gleich drei Fehler auf einmal. Der erste, doch, jeder hat etwas zu verbergen. Es ist das Wesen der Privatsphäre, selbst entscheiden zu können, welche persönlichen Informationen man preisgibt. Der zweite, die technologischen Möglichkeiten werden unterschätzt. Zum Beispiel lässt sich per Iris-Scan inzwischen mit immer größerer Genauigkeit erkennen, ob und wie viel Alkohol jemand im Blut hat. Die Flut neuer Sensoren und Auswertungsmethoden bedeutet, dass sich aus der Distanz automatisiert immer intimere Daten über sie erkennen lassen. Der größte der drei Fehler aber ist, Wohlverhalten ist kein feststehendes Konstrukt, sondern entwickelt sich weiter. Was hindert die Kameraüberwacher daran, das in manchen Städten bestehende Alkoholverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln per Videoüberwachung zu kontrollieren und demjenigen, der zum dritten Mal mit einer Dose Feierabendbier vor einer U-Bahn-Kamera aufgezeichnet wird, Hausverbot auszusprechen. Angenommen, aus Gründen des Klimaschutzes würde die Bahn den Fleischkonsum auf ihrem Gelände untersagen. Trauten Sie sich noch, mit einem Würstchen in den Zug zu steigen? Das sind keine theoretischen Fragen, sondern die praktischen Fragen der nahen Zukunft. Und sie offenbaren das Grundproblem der Kontrollgesellschaft und damit von intelligenter Überwachung im Alltag. Kontrolle fühlt sich umso mehr an wie Freiheit, je normaler man ist, je mehr man dem gesellschaftlich erwünschten Bild entspricht. Visuell und vom Verhalten her. Und das wirkt zurück auf das eigene Verhalten. Nach einem anstrengenden Tag im Büro möchte man auf der Heimfahrt keine Probleme bekommen. Man kann ja nicht ständig kämpfen, also verhält man sich so unauffällig wie möglich. Was immer das in 3, 5 oder 10 Jahren unter kommenden Regierungen oder Regimen bedeuten mag. So, und jetzt die schnelle Vorhersage. In 5 Jahren ist Ihr Gesicht Ihr Personalausweis. Aber zugegeben, sie verliert etwas an Forschheit, diese Prognose, wenn noch in diesem Jahr auf australischen Flughäfen genau das eingeführt wird. Das Programm Seamless Traveler startet 2017 und ersetzt die Passkontrolle durch Gesichts- und Iriserkennung. Man wird nicht einmal mehr seinen Gang verlangsamen müssen. Jedenfalls nicht, wenn man aussieht, als würde man keine Scherereien machen. Sie hören Niemandsland, Sie hören 91.4 FM, die Katastrophen und gemischten Meldungen. Werfen wir einen Blick in die Presse vom heutigen Samstag, dem 5. August 2017. Der Spiegel kommt ins Internet mit Machtkampf in Venezuela, Stunde Null. Es ist die Rückeroberung der Chavisten nach einer turbulenten und brutalen Woche für Nicolas Maduro, ist die Opposition schachmatt gesetzt. Der Staatschef führt das marode Land noch tiefer in den Sozialismus. Das sagt der Spiegel in seiner Einschätzung der Lage in Venezuela, die wir ja vorhin aus Sicht der jungen Welt geschildert haben. Dann natürlich das leidige Thema Autokartell. Der Spiegel hat da doch einiges an Aufklärungsarbeit geleistet zu diesem Sumpf. Hersteller stimmten zweifelhafte AdBlue-Dosierung ab. ein Skandal nach dem anderen. Die großen deutschen Autohersteller haben sich nach Spiegelinformationen abgestimmt, wie die US-Behörden bei der Dosierung von AdBlue getäuscht werden können. Bosch lieferte die umstrittene Software. Landwirtschaftsminister Schmidt verteidigt sich im Fipronil-Skandal. In der Affäre um giftbelastete Eier weist Landwirtschaftsminister Schmidt jegliche Schuld von sich. Vielmehr sieht er die Bundesländer in der Pflicht. Der Bauernverband fordert Schadensersatz für alle betroffenen Betriebe. Die Großstädte werden jetzt auch frech. Nach diesem Abgasskandal haben viele Leute jetzt die Schnauze voll von den Betrügereien und Umweltverschmutzereien der Autoindustrie. Großstädte fordern Elektrobusse von der Autoindustrie. In deutschen Städten fahren fast ausschließlich Dieselbusse. Doch die Nahverkehrsbetriebe wollen auf emissionsfreie Busflotten umsteigen und fordern die Autobauer nach Spiegelinformationen dazu auf, zu liefern. Dann gibt es eine große Reportage im Spiegel, das Thema Vermögensverteilung. Wie gerecht sind die Vermögen in Deutschland verteilt? Viel ungerechter, als die meisten Menschen glauben. Laut einer Umfrage wünschen sich Anhänger aller Parteien mehr Gleichheit. Wenn es darum geht, wie gerecht eine Gesellschaft ist, spielt die Verteilung des Vermögens eine wichtige Rolle. Ballt sich der Wohlstand bei nur wenigen Reichen und der Rest besitzt kaum etwas? Oder ist der Wohlstand gleichmäßiger verteilt und eine große Mehrheit verfügt über ein beruhigendes Polster? Das ist natürlich die Frage, die man sich eingangs stellt. Was aber unter einer gerechten Vermögensverteilung konkret zu verstehen ist, darüber gehen die Ansichten natürlich auseinander. Sie hängen unter anderem von der politischen Einstellung ab. Umgekehrt kann die Einschätzung, wie gerecht das Vermögen in der Gesellschaft verteilt ist, diese politische Einstellung beeinflussen. Forscher der Universität St. Gallen haben diese Wechselwirkung in einer Umfrage untersucht, die jetzt Spiegel Online exklusiv vorliegt. Kann man in der neuen Spiegelausgabe nachlesen oder auch im Internet. Das Team um Ökonomieprofessor Andreas Herrmann ließ mehr als 1500 Wahlberechtigte abschätzen, wie das Vermögen in Deutschland derzeit verteilt ist. Anschließend wurden die Teilnehmer befragt, welche Verteilung sie als gerecht empfinden und welche Partei sie wählen würden. Während die Befragten also im Schnitt davon ausgingen, dass das reichste Fünftel 53% der Nettovermögen besitzt, waren es laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2013 sogar, Achtung, 74%. Das Nettovermögen berechnen die amtlichen Statistiken, indem sie das Geldvermögen, Bankkonten, Wertpapiere, Lebensversicherungen und den Immobilienbesitz addieren und davon die Schulden und Hypotheken abziehen. Beim ärmsten Fünftel vermuteten die Befragten immerhin noch knapp 5% des gesamten Nettovermögens. Statistisch besitzen die unteren 20% gemeinsam jedoch weniger als nichts. In der Summe sind ihre Schulden also höher als der Wert ihres Besitzes. Ja, das klingt grausam und ich muss wirklich eigentlich vor Schmerz auflachen. Nur 1% des Nettovermögens entfällt auf die ärmere Hälfte der Bevölkerung, die restlichen 99% auf die reichere Hälfte. Das ist Deutschland 2017. Für wünschenswert hielten die Befragten eine selbst im Vergleich zu ihrer Schätzung wesentlich gleichmäßigere Verteilung, wenn auch keine völlige Gleichheit. Dem reichsten Fünftel standen sie 30% des Vermögens zu, dem ärmsten Fünftel 13%. Das erinnert mich an die Hochzeit von Messi, wo Messi seine Kollegen gebeten hatte, statt eines Hochzeitsgeschenks an eine NOG, an eine Nichtregierungsorganisation zu spenden, die den Obdachlosen kleine Häuser baut. Von allen Messi eingeladenen Gästen, das sind durch die Bank weg Multimillionäre, Fußballstars wie Sergio Ramos und Neymar und wie sie alle heißen, haben, was glauben Sie, meine Damen und Herren, wie viel haben die pro Kopf gespendet? Als Hochzeitsgeschenk, Achtung, es war das Hochzeitsgeschenk für Messi und seine Braut. Was glauben Sie, was Sie gespendet haben pro Nase? Was für ein schöner Sonntag. Miese 37 Euro. Ja, Sie haben richtig gehört. Diese Meldung geht aus der argentinischen Zeitung Clarín hervor und die Argentinier sind empört über dieses Verhalten ihrer Fußballstars oder ihrer angehimmelten und bewunderten Multimillionäre. Deshalb wundert es mich, dass im Durchschnitt dem unteren 30% Teil der Bevölkerung nur 13% des Vermögens zugestanden wird und nicht proportional entsprechend das Gleiche. Eine Möglichkeit, also diese Aufteilung, die wir gerade geschildert haben, der Vermögensanteile in einer einzigen Kennziffer zusammenzufassen, bietet der Gini-Koeffizient. Liegt dieser bei 0%, haben alle exakt gleich viel Vermögen. Liegt er bei 100%, besitzt eine einzige Person das gesamte Vermögen. Und jetzt haben wir also 70% reale Verteilung 2013. Geschätzte Verteilung waren etwas über 40% und gewünschte Verteilung waren nur 13%. 70% für die Reichsten. Bereits die Diskrepanz zwischen der tatsächlich vorhandenen Gini-Koeffizient von 74% und der von den Wahlberechtigten wahrgenommenen Ungleichheit bei den Vermögen 44% ist also enorm hoch. Diese Statistik ist wirklich spannend aufbereitet auf der Internetseite mit wirklich sehr klug gemachten, übersichtlichen und interessanten Grafiken versehen und ich kann nur sagen, lesen die Idee, meine Damen und Herren, wirklich interessant und toll gemacht. Blicken wir auf die junge Welt. Da gibt es einen Bericht über kontaminierte Nahrung, saubere Ställe, vergiftete Verbraucher, Antiläusemittel, Fipronil in Hühnereiern entdeckt, Handelsketten verfügen Verkaufsstopp. Der Skandal ist da. Dann Kuba will Privatunternehmen unter Kontrolle halten. Keine neuen Genehmigungen werden mehr für Restaurants und Zimmervermietungen ausgeteilt. Die junge Welt schreibt in ihrem Inlandsteil, dass es geringe Chancen auf rasches nukleares Abrüsten gibt. Am Sonntag wird in Frankfurt am Main der Toten der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki gedacht. Dazu gibt es ein Gespräch mit Frau Regina Hagen. Über die Regierungskrise in Niedersachsen gibt es auch einen längeren Artikel in der Jungen Welt. Dann ein Skandal, der in Deutschland hohe Wellen geschlagen hat, ist der 23-jährige junge Mann, der von einem Polizisten erschossen wurde nach einem Polizeieinsatz in Sachsen, Landkreis Görlitz, bei dem die Beamten einen jungen Mann erschossen haben, werden nun die Hintergründe ermittelt. Das erklärte eine Sprecherin der Görlitzer Polizeidirektion am Freitag. Die Geschehnisse würden rekonstruiert. Die Polizei war laut MDR am Donnerstag zu einem Wohnhaus im Ortsteil Eckertsberg von Mittelherwigsdorf gerufen worden, wo der junge Mann seine Mutter angegriffen haben soll. Bei dem Einsatz hatte ein Beamter den jungen Mann erschossen, wie die Polizei am Freitag zugab. Die Leiche wurde obduziert, die 47 Jahre alte Mutter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dann gibt es einen Artikel zum Thema Festung Europas. Italien als Vorreiter, die alte Kolonialmacht, öffnet dem EU-Militär den Weg in libysche Territorialgewässer. Und ein besonderer Leckerbissen, es gibt eine Grand Jury gegen Trump. US-Sonderermittler Müller setzt Gremium ein, US-Präsident dementiert. Der Sonderermittler in der sogenannten Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump, Robert Mueller, hat eine Grand Jury in die Untersuchungen eingeschaltet. Das berichtete das Wall Street Journal und die Washington Post am Donnerstag, unter Berufung auf anonyme Quellen aus Ermittlerkreisen. Seit Mai prüft Müller mögliche Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam zu Russland sowie unterstellte russische Hackerangriffe zugunsten des Republikaners im Rennen um das Präsidentenamt 2016. Nach Angaben der Zeitungen sei die Grand Jury bereits vor einigen Wochen einberufen worden. Das Gremium hat in der Regel die Aufgabe, bei möglichen Verdachtsfällen die vorliegenden Beweise zu prüfen und zu entscheiden, ob Anklage erhoben werden soll. Eine ungeheuerliche Angelegenheit, Anklage gegen den US-Präsidenten zu erheben. Die Untersuchungen laufen stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Meist geht es dabei jedoch um größere Ermittlungen. Müllers Entscheidungen könnte als Zeichen dafür gewertet werden, dass er die Ermittlungen intensiviert hat, heißt es in den Medienberichten. Dann haben wir einen kleinen Barcelona-Nachrichtenblock zusammengestellt. Der ist allerdings nicht hier im Studio entstanden, sondern live am Strand gestern. Und zwar gibt es da das Neueste aus Barcelona. Hören wir da mal rein. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Barcelona-Nachrichten im sommerlichen Niemandsland. Beginnen wir mit einer Meldung über die Millionäre. Die Zahl der Millionäre in Katalonien wächst und beträgt im Moment, Achtung, 32.000 Individuen mit einem Eurobesitz von über 1 Million, Immobilienbesitz nicht mitgerechnet. Dies geht aus einem Bericht hervor, den die Steuererhebungsbehörde der Generalitat de Catalunya, das ist die Landesregierung von Katalonien, zu Wochenbeginn veröffentlicht hat. Die Zahl der Multimillionäre, das heißt Millionäre mit einem Vermögen über 30 Millionen Euro, ist hingegen relativ stabil geblieben. 111 waren es 2012, 112 2013, 123 2014 und 118 2015. Nächste Meldung. Thema Streik. Das Sicherheitspersonal am Flughafen El Prat von Barcelona befindet sich seit Tagen im Arbeitskampf. Chaos am Flughafen ist die Schlagzeile am Donnerstag in La Vanguardia de Barcelona. Es begann mit Dienst nach Vorschrift oder Bummelstreik und soll in einem bis zu 4-stündigen Ausstand enden. Die Ursache des Konflikts liegt darin, dass der private Multikonzern Eulen den Zuschlag für die Abwechslung des Sicherheitsbereichs erhalten hat, mit Minimalangeboten an den Flughafenbetreiber Aena. Das heißt, Arbeitstag bis zu 16 Stunden ohne Pausenregelung, 900 Euro Gehälter, prekäre Arbeitsverhältnisse. Leider wieder einmal das typische Spiel von Outsourcing an eine Heuschrecke. Katalanische Landesregierung, Rathaus und Fluggesellschaften sind entnervt. Tausende Flugpassagiere haben schon aufgrund der langen Warteschlangen im Abfertigungsbereich ihre Flüge verpasst. Thema Tourismusphobie. Tourismophobia in der Fun City Barcelona. Die rechte Presse und die Manager der Tourismusindustrie scheinen das große Sommerthema gefunden zu haben. Die sogenannte Tourismophobia. Dies, nachdem am 29. Juli die Jugendorganisation ARAM der linkskatalanistischen Partei CUP eine Sprühaktion an einem Tourismusbus in Barcelona durchgeführt hatte. El Turismo mata los barrios. Der Tourismus tötet die Stadtviertel. Wurde da auf den Bus gesprüht. 4 Aktivisten mit Hasskappen zerstachen auch einen Reifen des besagten Tourismusbusses. Tourismophobia, schreien sie. Tourismusphobie. Dabei verschweigen und verharmlosen die offiziellen Medien meistens, dass der Ansturm der Touristen ein brutales, nur noch mit einer Invasion vergleichbares Ausmaß angenommen hat. 11,7% mehr Touristen als noch vor einem Jahr. Gentrifizierung, Vertreibung der einheimischen Bevölkerung aus dem Stadtzentrum und nun auch schon aus der Peripherie. Verteuerung des knappen Wohnraums, Umwandlung von bisher funktionierenden Kiezstraßen in Vergnügungsviertel für die Touristen. Aran kündigte weitere Aktionen gegen den Massentourismus an. Man hat da wohl auch auf Mallorca ein paar Yachten besprüht und verschiedene andere Aktionen mehr. Sowohl Generalitat als auch Rathaus kritisierten die Aktion und kündigten eine Untersuchung an. Gegen den Tourismus zu protestieren, sollte niemals Personen einschüchtern oder Sachbeschädigung verursachen. Das verkündete zum Beispiel die Bürgermeisterin Ada Colau. Die Tageszeitung El País bezeichnete am Mittwoch die Erklärung der Bürgermeisterin Colau als halbherzig und schrieb ihr eine Mitverantwortung an der Sprühaktion bzw. der sogenannten Tourismophobia zu. Die PP spricht schon von Turismo Borroca, in Anspielung auf die Kale Borroca genannten baskischen Straßenkrawalle. Kurz und gut, Die Manager der Tourismusindustrie spulen sich mächtig auf, machen aus einer Mücke einen Elefanten und versuchen sich als Opfer darzustellen. Sprecher der KUB erklärten hingegen, dass es sich lediglich um symbolische Gewalt gegen Sachen handle und dass man verstehe, dass die jungen Leute eine Debatte über das Tourismusmodell in Spanien in Gang setzen wollten. Thema Neymar. 222 Millionen auf den Tisch gelegt und Neymar ist weg. Das ist keine Fußballnachricht, liebe Hörerinnen und Hörer von Niemandsland, sondern eine Nachricht aus dem Bereich Finanzkapitalismus in seinem höchsten, das heißt in seinem obszönsten Stadium. Der Spieler des FC Barça, Neymar, wechselt zum französischen Club Paris Saint-Germain, nachdem dieser Verein sich bereit erklärt hat, die astronomische Ablösesumme von 222 Millionen Euro zu zahlen. Alles deutet darauf hin, dass die Zahlung dieser Summe nicht aus den Eigenmitteln des Clubs von Paris stammt, sondern von Seiten katarischer Ölscheichs vorgenommen wird, was eigentlich gegen die Normen der UEFA verstößt. Kapitalismus halt. Thema Sprachen. Die autonome katalanische Polizei Mossos d'Esquadra hat den spanischsprachigen Teil ihrer Internetseite gelöscht. Alle Polizeiinformationen gibt es ab jetzt nur noch in Katalanisch und Englisch. Eine Ohrfeige für alle nicht rein katalanischsprachigen Katalanen, das heißt Katalanen, das heißt circa die Hälfte der Bevölkerung in Katalonien. Vielleicht auch ein Vorgeschmack auf hypothetische Unabhängigkeitszeiten. Niemandsland. Samstag, 5. August 2017. Wir senden direkt vom Strand. Niemandsland, eine Radiosendung in deutscher Sprache bei Kontrabanda FM 91,4. in Barcelona. Jennifer Rostock von ihrem Album genau in diesem Ton. Die letzte Viertelstunde im Niemandsland ist angebrochen. Ich wiederhole nochmal, ein brüllend heißer Mittag hier im Zentrum von Barcelona. Eine Hitzewelle. Die dritte schon in diesem Jahr. Letzte Woche hatten wir den Film Dunkirk, Dünkirchen vorgestellt. Ein Film von Herrn Christopher Nolan über die Evakuierung einer ganzen Armee bei einer versuchten Invasion Europas von England her, die schiefgegangen war. Zu diesem Thema gibt es einen sehr kritischen Bericht von Frau Bettina Gauss, den sollte man vielleicht kennen, um das Thema Geschichte in Filmen einmal etwas kritischer zu betrachten. Dunkirk läuft also gerade in den Kinos, Dünkirchen. Allerdings werden Abertausende von Soldaten aus Asien und Afrika, die ebenfalls dabei waren, überhaupt nicht erwähnt. Dass historische Filme häufig, ob gewollt oder ungewollt, schreibt Frau Gauss, Rückschlüsse auf das politische Klima der Gegenwart zulassen, ist keine neue Erkenntnis. Angesichts dessen kann man schon ins Grübeln kommen, weshalb ausgerechnet die Schlacht von Dünkirchen jetzt auf so großes Interesse in Großbritannien stößt. Hunderttausende von Briten entkamen damals 1940 mit knapper Not dem europäischen Festland. Nun ja. Also, im Krieg sind wir ja Gottlob mit Albion nicht und wir finden es auch schon längst nicht mehr perfide. allenfalls im Augenblick ziemlich blöd, sei es drum, und niemand soll ein Kinobesuch vergelt werden, egal wie seltsam es anderen erscheinen mag, dass ein bestimmtes Thema auf eine bestimmte Weise dargestellt zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Faszinosum wird. Schwierig wird es, wenn ein Film den Anspruch erhebt, innerhalb weitgehend historisch korrekter Rahmenbedingungen zu spielen. Und das dann schlicht nicht stimmt. Das gilt für Dunkirk von dem Regisseur Christopher Nolan, einem gebürtigen Briten. In einem Artikel für die britische Tageszeitung The Guardian hat die indische Schriftstellerin Sunny Singh darauf hingewiesen, dass die Kolonialtruppen, Tausende und Abertausende von Soldaten aus Asien und Afrika, die wesentlichen Anteil am Ausgang der Schlacht hatten, in dem Werk ganz einfach nicht vorkommen. Es geht hier nicht darum, jemandem einen Vorwurf daraus zu machen, welche Geschichten er oder sie erzählen möchte. Wenn jemand die Liebesgeschichte zwischen einer weißen, unglücklich verheirateten Frau, die kein gutes Händchen für die Landwirtschaft hatte, und einem weißen Piloten im kolonialen Kenia schildern will, dann soll es so sein. Eine Diskussion darüber, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn der Regisseur von Out of Africa eine andere Liebesgeschichte erzählt hätte, zum Beispiel die zwischen einer Kenianerin und einem Kenianer, wäre albern. Sidney Pollack war fasziniert von der Romanze zwischen der Schriftstellerin Karen Blixen und dem nicht so wahnsinnig bedeutenden, aber attraktiven Danny Finch-Hatton. Darüber hat er einen erfolgreichen Film gemacht, so weit, so gut. Schwierig wäre das nur dann gewesen, wenn er versucht hätte, den Eindruck zu erwecken, Kenia sei, abgesehen von weißen Liebespaaren, ausschließlich von Flamingos bewohnt gewesen. Das hat Sidney Pollack nicht getan. Die kenianische Bevölkerung kommt in seinem Film vor. Aber genau das tut im übertragenen Sinne Christopher Nolan. Er streicht einfach, was nicht in sein Drehbuch passt. Die Praxis, schreibt Frau Gauss weiter, ist nicht neu. Schon in der römischen Kaiserzeit wurde jede Erinnerung an Staatsfeinde getilgt. Stalin ließ Fotos und Gemälde verändern, um Gegner aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen. Die DDR strich Sportler aus Rekordlisten, die in den Westen geflohen waren. Immerhin, Diktatoren und autoritäre Regime wissen, was sie tun, wenn sie Teile der Vergangenheit unterdrücken. Sie verfolgen damit ein Ziel. Ist es besser oder schlechter, wenn ein Regisseur die Geschichte verfälscht, weil es für ihn ganz einfach praktischer ist? Und warum ist es für ihn praktischer? Sidney Singh sagt Folgendes: Drückt die Entfernung von denjenigen, die als fremd und anders betrachtet werden, aus Geschichten der Vergangenheit ein Unbehagen an eben diesen Leuten in der Gegenwart aus? Oh, ich musste niesen, meine Damen und Herren, ich habe hier gerade genießt. Ich habe hier nämlich den Ventilator auf Hochtouren, der bläst mir hier wirklich ordentlich heiße Luft gegen den Rücken, und da musste ich jetzt niesen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich wiederhole den letzten Abschnitt noch einmal. Sunny Singh drückt die Entfernung von denjenigen, die als fremd und anders betrachtet werden, aus Geschichten der Vergangenheit ein Unbehagen an eben diesen Leuten in der Gegenwart aus. Noch fröstelnder beinhaltet das auch den Wunsch, eben diese Leute aus einer utopischen nationalen Zukunft herauszuschneiden? Ja, diese Frage muss man stellen und beantworten, nicht nur in Großbritannien und nicht nur im Zusammenhang mit Kino. Ein paar Worte zur Autorin Bettina Gauss, die ist politische Korrespondentin der Taz, Jahrgang 1956. Von 1996 bis 1999 leitete sie das Parlamentsbüro der Zeitung. Vorher war sie 6 Jahre lang deren Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika mit Sitz in Nairobi. Bettina Gauss hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt 2011 Der unterschätzte Kontinent, Reise zur Mittelschicht Afrikas, erschienen bei Eichborn. Der Befehl ist ergangen. Wir müssen nach Dünkirchen. Klar bei Achterleine. Was machst du denn? Du weißt, wo wir hinfahren. In den Krieg, George. Ich werde nützlich sein, Sir. Einer von uns? Er ist hinter mir. Und ich hinter ihm. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Zwischen Standing Ovations und Reklamation, gehender Leere und Faszination. Zwischen schreienden Bildern und Bild ohne Ton, blinden Gehorsam und Revolution. Zwischen alles wird anders und Monotonie, nichts überstürzen und jetzt oder nie. Dem, was wir nehmen und geben, ist alles, wie es sein soll. Und wir sind am Leben. Wir müssen glauben, dass die Richtung stimmt und dieser Weg ein gutes Ende nimmt. Dass uns vielleicht nicht immer alles gleich, aber am Schluss der große Wurf liegt. Wir müssen glauben, dass die Richtung stimmt und dass wir mehr als nur ein Zufall sind. Dass dieser Weg in Richtung nirgendwo und zurück an unseren Anfang bringt. Freiheit und gar keine Wahl, ganz oder gar nicht und alles egal. Zwischen eigener Fahrer und schwarz mit der Bahn, Chance verwandelt und Chance vertan. Zwischen falsch abgebogen und fest in der Spur, den Blick in die Zukunft und dem auf die Uhr. Den Sturz in die Tiefe und Schweben, ist alles, wie es sein soll. Und wir sind am Leben. Wir müssen glauben, dass die Richtung stimmt und dieser Weg ein gutes Ende nimmt. Dass uns vielleicht nicht immer alles gleich, aber am Schluss der große Wurf liegt. Wir müssen glauben, dass die Richtung stimmt und dass wir mehr als nur ein Zufall sind. Dass dieser Weg in Richtung nirgendwo und zurück an unseren Anfang geht. Quälender Sehnsucht und nie was vermisst, dem, was du sein willst und dem, was du bist. Wir müssen glauben, dass die Richtung stimmt und dieser Weg ein gutes Ende nimmt. Dass uns vielleicht nicht immer alles gleich, aber am Schluss der große Wurf. Wir müssen glauben, dass die Richtung stimmt und dass wir mehr als nur ein Zufall sind. Dass dieser Weg in Richtung nirgendwo und zurück an unseren Anfang geht. Die letzten Minuten im heutigen Niemandsland. Ein Theaterstück hat Weltpremiere gehabt und großen Anklang gefunden. Das Stück heißt Terror. Wir hatten über dieses Stück schon einmal berichtet, aber nun ist es in China gelandet. Es ist eine schwierige Entscheidung. Sie führt mitten ins Spannungsfeld von Gehorsam und Gefühl. In Ferdinand von Schirras Theaterstück Terror steht ein Pilot der Luftwaffe vor Gericht, der gegen den Befehl seiner Vorgesetzten verstoßen und eine Maschine mit 164 Menschen an Bord abgeschossen hat. Warum hat er das getan? Das Flugzeug war von einem Terroristen entführt worden und flog auf ein Fußballstadion zu. Ist er deshalb wegen Mordes zu verurteilen? Das ist der Inhalt des Theaterstücks. Genau darum geht es und die Zuschauer sind beteiligt. Sozusagen eine Art Jury. Terror ist eines der erfolgreichsten zeitgenössischen Bühnenstücke. 60 Theater in 11 Ländern haben es bisher gezeigt. Nun war es auch in China zu sehen. In Peking gastierte das Nürnberger Staatstheater mit 5 Vorstellungen. Es gehört zur Handlung des Stücks, dass am Ende der Aufführung die Zuschauer darüber abstimmen, welches Urteil sie fällen würden. Das chinesische Publikum plädierte in zwei Vorstellungen hauchdünn für einen Freispruch. In drei Aufführungen stimmte die Mehrheit für schuldig. In deutschen Theatern ergibt sich eine ganz andere Quote. 1110 Mal wurde Terror hierzulande bisher aufgeführt. 1010 Mal wurde die Figur des Piloten von den Zuschauern freigesprochen. Den chinesischen Veranstaltern war diese Art interaktiver Teilnahme an einem Theaterabend zunächst nicht ganz geheuer. Sie glaubten, dass die Zuschauer ohnehin kein Interesse daran hätten, ihre Meinung in diesem heiklen Fall offen kundzutun. Die überaus rege Teilnahme bewies das Gegenteil. Eine Besucherin meinte: »Ich bin mir sicher, dass vielen von uns diese Vorstellung Gelegenheit geben, über Rechtsgrundsätze, die Rolle jedes Einzelnen im Staatswesen und unsere Verantwortung als Bürger nachzudenken.« Sitzung der 16. Strafkammer Schwurgericht, bitte nehmen Sie Platz. Lars Koch wird zur Last gelegt am 26. Juni 2015. Mithilfe eines Luft-Luft-Lenkflugkörpers ein Passagierflugzeug abgeschossen und damit die sich in dem Flugzeug befindlichen 164 Menschen getötet zu haben. Folgendes ist passiert: Ein Terrorist entführte eine Passagiermaschine. Er wollte sie in ein vollbesetztes Fußballstadion stürzen lassen und somit 70.000 Menschen töten. Aber ein Mann, dieser Mann, hatte den Mut und die Kraft zu handeln. Ich finde, Gerichtsverhandlungen haben unbedingt was mit Theater zu tun. Und es ist ein großes Vergnügen, auf dem Theater eine Gerichtsverhandlung zu vollziehen. Noch zumal über so ein aktuelles Thema. Darf man, um viele Menschen zu retten, einen oder wenige töten? Sichtkontakt ist möglich gewesen. Koch und Weinberger berichteten von einem zivil gekleideten Mann im Cockpit. Er muss sich zwischen Pilot und Co-Pilot aufgehalten haben. Welchen Befehl bekamen Sie dann? General Radtke hat sich dann nach ein paar Minuten zurückgemeldet. Er hat in der Zwischenzeit der Verteidigungsministerin den Vorschlag gemacht, die Lufthansa-Maschine abzuschießen. Die Verteidigungsministerin hat abgelehnt. Ich möchte mich verabschieden. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Genießen Sie, wenn Sie Ferien haben, Ihre freien Tage. Bleiben und werden Sie glücklich. Tschüss, Agur, bis nächste Woche. Straßen rauschen, wenn die Nacht sich hebt. Wir durch Lichter tauchen, weil der Moment uns dreht. Spür ich deinen Atem warm auf meiner Haut. Lass uns für immer bleiben. Lass uns Geschichte schreiben. Ja, lass uns Geschichte schreiben. Ein letztes Mal Rückspiegel. Jetzt geht's nur nach vorn, denn alte Bilder fliegen. Wir sind neu geboren. Spürst du meinen Atem? Für immer Sekunde, ich glaub fest daran. Runde für Runde bestehen wir zusammen. Du bist Rakete, ich Feuerwerk, hoch, hoch hinaus. Wir sind über. Berge sind im Weg, Berge klauen das Licht. Stille, stumme Riesen starren in dein Gesicht. Berge können nicht anders, Berge meinen's gut. Sie brauchen Gipfelstürmer, Berge fordern Mut. Lass uns Geschichte schreiben. Für immer Sekunde, ich glaub fest daran. Runde für Runde bestehen wir zusammen. An, denn das Atmen fällt schwer und die alten Brücken halten nicht mehr. Radio Contrabanda, busco la Radio Contrabanda, oh yeah! 91.4. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.